Now, my heart convincing friends. Jetzt aber, meine herzüberzeugenden Freunde. This year it is my goal to write a book about the heart. Es ist mein Ziel für dieses Jahr, ein Buch über das Herz zu schreiben. Daniel doesn't believe it. Daniel glaubt es nicht. But he will believe it when he sees it. Aber er wird es glauben, wenn er es sieht. In the second semester I will write that book. Ich werde im zweiten Semester dieses Buch schreiben. And if I can't, I will ask Daniel to write it. Wenn ich es nicht schaffe, werde ich Daniel bitten, es zu schreiben. He's heard me enough talk about it. He could probably write it better than me. Er hat diesbezüglich genug von mir gehört und würde es wahrscheinlich besser schreiben als ich. Let's go back from Hebrews 4 to Jesus in Matthew 11. Gehen wir zurück von Hebräer 4 zu Matthäus 11. First he says, you come to me. Zuerst sagt er, kommt zu mir. He said the rest comes from him. Er sagte, die Ruhe kommt von ihm. Then he says that unless you take his yoke, you're not going to come into the rest. Dann sagt er, wenn ihr mein Joch auf euch nehmt, werdet ihr in die Ruhe eintreten. But he said something else. Aber er sagte noch etwas. He says, it's not enough to take your yoke, you have to learn from me. Er sagte, es ist nicht genug, mein Joch auf euch zu nehmen, ihr müsst von mir lernen. My friend, I want you to understand that Jesus does not have the truth. Meine Freunde, ich möchte, dass ihr versteht, dass Jesus nicht die Wahrheit hat. Jesus is the truth. Jesus ist die Wahrheit. There is a huge difference if you come for Jesus to find out the truth or if you come to Jesus who is the truth. Da ist ein großer Unterschied, ob du zu Jesus kommst, um die Wahrheit herauszufinden, oder ob du zu Jesus kommst, der die Wahrheit ist. Since Jesus is the truth, you better learn from the truth. Da Jesus die Wahrheit ist, lernt ihr besser von der Wahrheit. You know, it's funny how some people get so focused on the words of Jesus, but they miss Jesus. Es ist komisch, dass so viele Leute so fokussiert sind auf die Worte Jesu, aber sie versäumen Jesus. I have had people argue with me so angrily about the words that Jesus says, which I believe don't apply for us. Ich hatte Menschen, die mit mir so zornig über die Worte Jesus diskutierten, wobei ich glaube, dass sie diese nicht für uns gelten. So I think. Und ich denke. Hang on a minute. You argue about the words of Jesus. But the Jesus who modeled love for us, you can't copy. Warte eine Minute, du diskutierst über die Worte Jesu, aber Jesus, der uns die Liebe zeigte, kannst du nicht kopieren? Like, Jesus modeled love. Jesus zeigte uns die Liebe. Jesus told us, love your enemies. Jesus sagte uns, liebt eure Feinde. So we can't love our brothers who disagree with us. Aber wir können unsere Brüder, die mit uns nicht übereinstimmen, nicht lieben. And we do it all with the words of Jesus. Aber wir machen das alles mit den Worten Jesu. And the problem is that we're trying to find the truth that he says, but we miss the truth that he is. Das Problem ist, dass wir versuchen, die Wahrheit zu finden, die er sagt, aber wir versäumen die Wahrheit, die er ist. If we would learn to come to the place, wenn wir lernen, dahin zu kommen, where we are less concerned about trying to figure out what he says, weniger darauf zu achten, was er sagt, and we are more concerned to learning to live life the way he lived it. Und wir uns mehr darauf fokussieren, so zu leben, wie er lebt. You know what would happen? Wisst ihr, was dann geschehen würde? We would be at rest. Wir wären in der Ruhe. You know, we have to come to the place where we really, really learn from Jesus. Wir müssen wirklich dahin kommen, von Jesus zu lernen. Look how he lived life. Schaut mal, wie er das Leben lebte. Look how he cared for the children, for the sick, for the poor, for the needy. Schaut, wie er sich um die Kinder kümmerte, so wie er sich um die Kranken, die Armen, die Bedürftigen. Look how he modeled how to handle money. Schaut, wie er uns vorzeigte, wie man mit Geld umzugehen hat. Have everything and be attached to nothing. Habt alles, aber seid von nichts abhängig. Look at Jesus. Schaut auf Jesus. He made water to the top quality wine, yet he was not attached to anything in this world. Er verwandelte Wasser zu einem Wein von Top-Qualität und dennoch war er von nichts abhängig in dieser Welt. He said, foxes have holes and birds have nests. I don't have a place to lay my head. Er sagte, Füchse haben Löcher, Vögel haben Nester, aber ich habe keinen Ort, wo ich meinen Kopf hinlege. Obviously, he found place to sleep. Offensichtlich fand er einen Platz zum Schlafen. Even on the boat. Sogar im Boot. You know, when he had no food. Wisst ihr, als er kein Essen hatte? He just multiplied. Hat er es einfach vermehrt. Jesus lived in such an incredible way. Jesus lebte auf so unglaubliche Art. And we have to learn to live like Jesus. Und wir müssen lernen, so zu leben wie Jesus. Jesus was perfectly yoked together with his father. Jesus war auf perfekte Art und Weise mit seinem Vater zusammen unter einem Joch. So as we learn to live life from Jesus. Also wenn wir lernen, das Leben Jesu zu leben, we will live in the rest of God. Werden wir in der Ruhe Gottes leben. You know, just today I was talking to Vinicius. Gerade heute habe ich mit Vinicius gesprochen. Because You know, we hired somebody else yesterday. Da wir gestern jemanden angestellt hatten. And now Vinicius told us we have to hire two more people. Jetzt hat uns Vinicius gesagt, wir müssen noch zwei weitere Leute anstellen. We need a specialist that is very expensive. Wir brauchen einen Spezialisten, der sehr teuer ist. So we were talking just about, you know, the things that we do. Wir haben einfach über die Dinge gesprochen, die wir so machen. And I said to Vinicius, Vinicius, listen. Ich sagte zu Vinicius, Vinicius, hör zu. Never, never, never forget. Vergiss nie, nie, niemals. That I don't care what standard the world says. Dass es mir egal ist, welchen Standard die Welt vorgibt. I don't care. Es ist mir egal. I don't care if the world says that the salary for this position has to be this. Es ist mir egal, ob die Welt sagt, der Gehalt für diese Position muss so sein. You know, and Vinicius said something very interesting. Und Vinicius sagte daraufhin etwas sehr Interessantes. He said, you know, Reinhard, it's your company, so everything is fine that you decide. Er sagte, weißt du, Reinhard, das ist deine Firma und somit ist alles in Ordnung, was du entscheidest. He said, we just need to establish, we just need to make a decision. Wir müssen einfach eine Entscheidung treffen. The salaries that we pay people, do we pay by generosity or do we pay by sensible business mind? Zahlen wir den Leuten die Gehälter aus Großzügigkeit oder zahlen wir sie in geschäftlichem Sinne? He said, if you just want to be generous and give all your business money to the people who work for you, it's your decision. Er sagte, wenn du nur großzügig sein möchtest, gib dein ganzes Geld den Menschen, die für dich arbeiten. Es ist einfach eine Entscheidung. I said to Vinicius. Ich sagte zu Vinicius. Here is what I want to do. Ich möchte Folgendes machen. I want to simply follow the way Jesus modeled for me to live life. Ich möchte einfach nur Jesus in der Art nachfolgen, wie er uns vorgezeigt hat, das Leben zu leben. That's how I will treat every single person that works for me. Und so werde ich jede einzelne Person behandeln, die für mich arbeitet. I don't care what standard the world has set. Es ist mir egal, welchen Standard die Welt vorgibt. I don't care what the world says this is supposed to be the money that they get. Es ist mir egal, wenn die Welt sagt, welches Gehalt wer zu bekommen hat. I live in the rest. Ich lebe in der Ruhe. And I've learned in Jesus how to treat people. Ich habe von Jesus gelernt, wie man Menschen behandelt. That's how you live in the rest of God. Damit lebe ich in der Ruhe Gottes. People, thank you for listening to me. Leute, danke, dass ihr mir zugehört habt. The series is over. We are going to rest. Die Serie ist aus und wir werden in die Ruhe gehen. See you guys. Bis bald, Freunde.